gibt in der Bibel ein großartiges Bild, davon spricht Noah. Zum Beispiel, Hebräer 11, Vers 5, heißt es, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt. Gott verherrlicht. Durch den Glauben. Wieder. Indem er die Arche baute. Dieses Riesenschiff mitten auf dem Festland. Der hat einen halben Wald niedergesäbelt mit seinem Blick und Decker. Ja. Der hat wie ein Wilder gebaut. Und dieses Riesenschiff. Und damit hat er sich zwar lächerlich gemacht vor der Welt, aber er hat Gott geehrt. Und warum hat er gebaut? Die Bibel sagt uns, als er eine göttliche Verheißung empfing. Also er hat in dem Augenblick hat er seine Maschine eingeschaltet, seine Säbelmaschine eingeschaltet und den ersten Baum umgelegt, als Gott ihm ein Wort, eine Verheißung gegeben hat. Grund einer Verheißung hat er geglaubt und gehandelt. Das ist verheißungsorientierter Glaube. Und zu diesem verheißungsorientierten Glauben muss jetzt das verheißungsorientierte Gebet kommen. Das ist das Wort, worauf wir jetzt in besonderer Weise den Wert legen. Jetzt gilt es, mit einer Verheißung in die Gegenwart Gottes zu treten. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe Ihnen gestern gesagt, dass ich im Moment an einem Buch über Gebet arbeite. Alle Gebetstexte der Bibel, das wird ein bisschen lang. Aber ich habe dabei schon interessante Erfahrungen gemacht. Ich habe zum Beispiel den ersten verheißungsorientierten Beter gefunden. Der erste verheißungsorientierte Beter ist Jakob. 1. Mose 32. Hochinteressant. Sie kennen diesen Typ, Jakob. 1. Mose 32, 10 bis 13. Sie wissen, Jakob hat seinen Bruder betrogen. Es gab große Probleme, der wollte ihn umbringen. Jakob türmt. Er geht nach Haran, wird reich, heiratet zwei Frauen, hat Kinder. Und eines Tages will er zurück nach Israel, sagen wir heute, nach Kanaan. Eines Tages will er zurück nach Kanaan, macht sich auf den Weg. Und wie er über den Jordan, wie er darüber geht, plötzlich bekommt er eine unheimliche Angst. Denn er hört, dass sein Bruder Esau ihm entgegenzieht, mit vielen Menschen, mit einem Heer heißt es, ihm entgegenzieht. Und der kriegt einen unwahrscheinlichen Bammel und er sieht schon ein Bild. Also er hat schon eine Horrorvision in seinem Kopf, eine typische Horrorvision. Der sieht, wie der Esau ihn überfällt, ihn niedermetzelt, seine Frauen gefangen führt, vielleicht einige Kinder umbringt, wie er seinen ganzen Reichtum an sich reißt, als er sieht eine Horrorvision eines Krieges. Und in dieser ungeheuren Angst wendet sich Jakob an Gott. Und jetzt hören Sie einmal, wie man verheißungsorientiert betet. Vers 10. Weiter sprach Jakob: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, der du zu mir gesagt hast, jetzt kommt die Verheißung, der du mir verheißen hast, zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dich umbringen lassen. Nicht? Natürlich nicht, ne? Das ist ja eine Verheißung. Also, was sagt er? Ich will dir wohltun. Ich will dir wohltun, Herr. Und jetzt kommt die Demut. Bitte, der Beter muss demütig sein. Wir dürfen nicht fordernd an den Thron Gottes stehen. Wir dürfen nicht die Faust auf den Thron Gottes hauen, sondern die Hand an den Thron Gottes legen. Das dürfen wir. Jetzt kommt die ganze Demut des Beters. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging, und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Jetzt kommt der Schrei. Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich die Mütter samt den Kindern. Horrorvision. Die drückt er vor Gott aus. Und jetzt kommt wieder Verheißung. Denn du hast gesagt, also nicht nur eine Verheißung, Gott, dieser Jakob kommt gleich mit zwei Verheißungen an den Thron. Denn du hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Was haben wir hier? Hier haben wir ein wunderbares Bild. Ein wunderbares Bild von verheißungsorientierten Beten. Hier haben wir den demütigen Beter. Noch einmal, der nicht fordert. Es gibt heute fordernde Gebete, die tun mir weh, bis in die Tiefe meines Herzens. Es gibt eine Richtung im charismatischen Raum, da fordert man unheimlich. Man tut so, als sei Gott ein Kumpel. Und jetzt könnte man einfach auf den Tisch hauen und sagen, das brauchen wir. Nein, so nicht. Wir müssen immer noch wissen, wer wir sind. Wir sind Staub und Asche. Unsere Demut muss nicht so weit gehen, wie bei dem Beter, von dem Spürtchen berichtet, der habe gebetet, Herr, segne deinen Staub und deine Staub ist Staub und den Staub von deinem Staub. Also wir müssen nicht gerade so verstaubt beten. So muss die Demut nicht sein. Aber diese Demut, ich bin zu gering. Aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Herr, ich bin es eigentlich nicht wert. Wenn ich in meine Vergangenheit zurückschaue, eigentlich bin ich keine Gebetserhörung wert. Ich bin nicht wert, dass du mich ansiehst, dass du mich hörst. Ich bin das nicht wert. Und trotzdem, ich darf als dein Kind in deine Gegenwart treten. Und dann erinnert er Gott an seine Verheißung, als ob das Gott nicht wissen würde. Natürlich weiß er es, aber Gott erwartet, dass er mit dem Gutschein zu ihm kommt. Nicht mit leeren Händen, sondern mit dem Gutschein. Und der Gutschein sind nicht unsere guten Werke. Der Gutschein sind nicht, lieber Gott, ich habe ja gestern jemanden zu Jesus geführt, also musst du heute meine Gebete erhören. Ich habe ja immer schon missioniert, also musst du mich gesund machen. Nein, das sind keine Gutscheine, dass wir fordern aufgrund unserer Taten, sondern Gutscheine sind Verheißungen, dass wir sagen, du hast gesagt. Und dann dürfen wir die Verheißungen nehmen und mit diesen Verheißungen in die Gegenwart des lebendigen Gottes treten. So lange, bis er seine Verheißungen erfüllt. Und das ist ein großes Abenteuer. Das ist ein ganz wunderbares Abenteuer. Und ich möchte Sie herzlich dazu einladen, in Zukunft viel mehr, wenn Sie ein Problem haben, in Zukunft viel mehr verheißungsorientiert zu beten. In Zukunft sich eine Verheißung der Bibel aus der Verheißungsbox Gottes aufzugreifen, sie schenken zu lassen und mit dieser Verheißung in Gottes Gegenwart zu treten. Und Sie werden entdecken, auf welch eine wunderbare Weise Gott Ihre Gebete erhört. Manches Mal sofort. Manches Mal dauert es ein bisschen. Gibt ein schönes Lied. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilf mit Macht herein. Unser Grämen zu beschämen, wird es unversehen sein. Wenn der Kairos Gottes gekommen ist, wenn die Stunde sich gefunden hat, dann bricht Gottes Hilfe herein. Und so lange dürfen wir voller Vertrauen in Gottes Gegenwart treten und mit ihm im Gespräch sein. Verheißungsorientiertes Beten. Das gehört zu unserem Thema. Evangelisten sind ja auch immer ganz praktische Leute. Darum habe ich Ihnen, wie gesagt, diese Verheißungsbox einmal mitgebracht. Das ist dieses Buch. Alle neutestamentlichen Verheißungen, das ist eigentlich nicht nur ein Buch, es ist ein Nachschlagewerk, ist auch etwas zum Lesen, denn ich habe 33 persönliche Erfahrungen berichtet in diesem Buch über jedes Kapitel. Ich habe also 33 Kapitel geschrieben, die Verheißungen kategorisiert. Über Gebet gibt es in der Bibel 22 Verheißungen. Da habe ich eine Einleitung am Anfang jedes Kapitels und am Ende immer eine Erfahrung geschrieben, sodass Sie auch was zum Lesen haben. Aber vor allen Dingen auch, es ist ein Nachschlagewerk, dass Sie, wie gesagt, alle Verheißungen der Bibel haben und besonders interessant eben, dass sie am Ende eine Stichwortkonkordanz haben mit 150 Stichworten, wo sie nachgucken können, ist mein Problem hier in diesen Stichworten verzeichnet? Und welche Verheißung gibt es zu meinem Problem? Und dann können Sie hier aufschlagen. Vielleicht noch, bitte? Das Buch heißt Handbuch der neutestamentlichen Verheißung. Sie können das sich gerne erwerben. Es wird hinten auf dem Büchertisch liegen. Ich habe es im Moment hier liegen. Aber es wird hinten auf dem Büchertisch liegen. Es ist nicht billig. Sie wissen, heute sind Bücher teuer. Es kostet 29,95 Mark. Ich begreife nicht, warum das gerade 95 ist. Aber der Henssler Verlag hat es also so. 30 Mark. Ja, aber Sie dürfen gerne 30 Mark geben. Das ist, Sie dürfen auch die 5 Pfennig rausnehmen. Vielleicht noch etwas, das in diesem Buch besonders auch bedeutsam ist. Die Verheißungen sind ausgedruckt, der Bibeltext ist ausgedruckt. Und dann sind ja die meisten Verheißungen der Bibel sind mit einer Bedingung verknüpft. Es gibt eigentlich keine Verheißung ohne eine dieser Verheißung entsprechende Gebrauchsanweisung. Es gibt eine allgemeine Gebrauchsanweisung, aber jede Verheißung hat noch einmal eine Sondergebrauchsanweisung, die wir beachten müssen. Also wenn Sie den Bibeltext zum Beispiel nehmen, wenn zwei eins werden, dann ist die Bedingung eins werden. Eins, dann dürfen die beiden Frauen nicht sagen, oh, die alte Schachtel mit ihrer krummen Nase oder so, oder irgendetwas gegen den anderen haben, sondern das muss wirklich eine tiefe innere Einheit sein. Das ist die spezielle Gebrauchsanleitung für diese Verheißung. Und die 350 Verheißungen der Bibel, die eigentlich dann das ganze christliche Leben abdecken, von der Erweckung über die Bekehrung, über die Wiedergeburt, bis hin zur Heiligung, bis hin zur Vollmacht im Dienst, bis hin zur Vollendung am Throne Gottes, bis zum Schluss, wo Gott alles in allem sein wird. Also die Verheißungen decken den gesamten christlichen Lebensbereich ab. Und viele dieser Verheißungen haben, wie gesagt, eine Bedingung. Sie können das also gerne am Ausgang dann mitnehmen. Ich habe es hier liegen, ich würde es dann nach hinten bringen. So, ich danke Ihnen, dass Sie heute Morgen so lange, ich habe mir zwar Mühe gegeben, dass Sie nicht eingeschlafen sind, aber dass Sie so lange zugehört haben, ist also äußerst erstaunlich. Das kann man nur der Atmosphäre von Grelingen zuschreiben. Der geistlichen Atmosphäre. Ja, ich gebe es weiter. Das war ein Klatschopfer für ihn, ja, gebe ich sofort weiter. Ja, ich würde gerne mit Ihnen jetzt beten. Eigentlich wünschte ich mir, also ich werde mit Ihnen beten jetzt. Ja, gerne, haben Sie eine Frage dazu? Also nur mal deutlich bitte. Herzlichen Dank. Danke. Danke, ich greife diese Bitte jetzt auf. Das Beste, was ich Ihnen jetzt hier mitgeben kann, ist wirklich dieses Buch über die Verheißungen. Es ist das beste Buch, was auf dem Büchermarkt erschienen ist in diesem Jahr, glaube ich. Wirklich, ich sage das nicht wegen mir, verstehen Sie? Ich sage das erstens, weil es absolut einmalig ist und zweitens, weil es absolut bibelorientiert ist. Es ist ein Nachschlagewerk, dass es Ihnen den Zugang zu den teuersten und allergrößten Verheißungen erschließt. Das ist der Grund, nicht weil es von mir ist. Lassen Sie uns beten. O Herr, du wunderbarer Gott, dein Schatzraum ist überfüllt mit Schätzen. Deine Kraft ist unglaublich groß. Dein Reichtum ist unermesslich. Und ich möchte dich bitten, dass meine Schwestern und Brüder eingeschlossen mit mir zusammen, dass wir, die wir in diesem Raum sind jetzt, dass wir verheißungsorientierte Beter werden, dass wir uns mit allem unserem Sein auf Verheißungen werfen und sie dann in deine Gegenwart tragen. Danke, dass du uns dazu aufforderst, so zu dir zu kommen, demütig wie liebevolle Kinder. vertrauensvoll, weil wir wissen, dass du nicht enttäuschen kannst. Und danke, Herr, dass du uns dann segnest, nicht damit wir allein gesegnet sind, sondern damit unser Gefäß überfließt und wir ein Segen werden für andere. Amen.